moi j'en pas savais. Qui se libérose Halt ma mère, na rose. Denn geht's mal an der Bahn und die anderen brauchen dich. Siehst du nicht schwarz sein, die Weiger steht im Gesicht. Schon besser will.